Deutschlandfunk Soundcheck. Es gäbe, hat mal jemand gesagt und damit wahrscheinlich die Wahrheit ausgesprochen, es gäbe sowieso nur zwei Arten von Musik, Country und Western. Und das genau hören Sie im heutigen Soundcheck, die nächsten knapp zwei Stunden lang. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. Wrote a new song on a $5 bill, but I won't be able to sing it until I get hot on the trail for to pick up the track of the dirty little thief and get my $5 back. I first got the $5 on my Montana man when he come across the line with a pistol in his hand. He said, give me all your money, but I got to his first, and I took his Colts too and the whole first verse. You see, you couldn't buy liquor in the States back then, so we saddled up the ponies and we loaded up the gin. Rode underneath the shadow of the grand old chief to get to Northern Rocky Mountain kind of tax relief. You couldn't count on the cattle when the market got down and the veterinary bills to the doctor in town. Both kids needed shoes and they had to get fed, and a big old bank lien was over my head. I wrote my new song on a $5 bill, but I won't be able to sing it until I get hot on the trail for to pick up the track of the dirty little thief and get my $5 back. They wouldn't stop talking about Canadian rye, bouquet, and the palate, and it's crisp and it's dry. And a Sea Grand's bottle tasted mighty top shelf. I said, well, thank you very much, sir, I cooked it myself. Of course, that didn't wash with the boys down south, judging by the stream of color coming out of their mouth. Though I can't figure why, cause from where I stood, I got them just as damn drunk as any store-bought would. I wrote my new song on a $5 bill, but I won't be able to sing it until I get hot on the trail for to pick up the track of the dirty little thief and get my $5 back. Well, here comes a storm across the border with six or eight guys, some damn fool saw fit to deputize, but there weren't no sheriff nor a marshal inside. I guess the lawman was up a drink of whiskey all night. He said, give me all your money, but I got to his first, and I took his Colts too and the whole third verse. But he picked my back pocket, worked the $5 loose I had tucked in behind a can of Copenhagen snooze. I wrote my new song on a $5 bill, but I won't be able to sing it until I get hot on the trail for to pick up the track of the dirty little thief and get my $5 back. The dirty little double dealing son of a gun of a song stealing chicken eating thief and get my $5 back. So ging's wohl zu im Wilden Westen, zumindest in unserer Vorstellung bzw. in diversen Filmen der 30er und 40er Jahre. Die Corp Lund Band ist das gewesen, die Corp Lund Band, ein merkwürdiger Name. Corp Lund kommt aus Kanada, war in seiner Jugend als Teenager Rodeo-Reiter. Auf der CD ist von ein Bild, da sitzt er im Alter von 11 Jahren auf einem Bullen. Und dann hat er sich irgendwann mal gedacht, ich mache Country and Western. Und er hat gesagt, das Geld sei genauso schlecht, aber es ist sicherer. Die Corp Lund Band, ihr drittes Album ist das gewesen. $5 Bill heißt die CD und $5 Bill hieß eben auch dieser Titel. Produziert übrigens von Harry Stinson, kein Unbekannter. Harry Stinson hat Steve Earle produziert, Lyle Lovett, Etta James und George Jones und noch ein paar andere. Und diese Corp Lund Band, die, naja, wie soll man sagen, die handelt halt mit alten Bildern aus dem alten Westen. Hier ist Michael Hurley mit einem Song seines neuen Albums, seiner neuen CD Sweet Corn. Der Song heißt Barbara Allen, Michael Hurley. Twas in the merry month of May, when flowers were blooming, sweet Willie of Barbara Allen. He sent his Genannt diesen Michael Hurley, und der Spiegel, das Nachrichtenmagazin aus Hamburg, schrieb vor vielen Jahren: Sein Gesicht ist so zerknittert wie seine Kleider, seine Gitarre sieht so abgeschabt aus wie ein Koffer aus der Postkutschenzeit, und seine Biografie hört sich an wie der beste Roman, den Jack Kerouac nie geschrieben hat. Hurley hat Brezeln auf den Straßen von Philadelphia verkauft und für mutige Trinker neue Biersorten zusammengebraut. Er ist auf den Spuren der Toten Blues und Songwriter-Größen durch Nordamerika getrampt und hat mit Berühmtheiten wie Muddy Waters, den Fugs und Johnny Cash auf der Bühne gestanden. Seine Folksongs wurden von Kritikern gelobt und von Kollegen nachgesungen, doch auf den großen Durchbruch wartete er ebenso vergeblich wie seine Fans oder wie andere aus diesem Genre. Zum Beispiel Townes Van Zandt. Nun hat der Mann, der jahrelang als verschollenes Genie galt, eine neue Platte mit wunderbaren, lässigen, wundersam traurigen Liedern aufgenommen. Sweet Corn heißt diese neue CD von Michael Hurley, sagte es. Und das ist meist Musik aus den Appalachen, also aus diesem Gebiet, aus dieser Region, wo die Hillbilly-Musik entstanden ist. Hier ist Bruce Robison und Bed of Ashes. Thank you. is covered in deep and cold memories. The walls that surround it once held a flame. I can barely recall it all, the happy times we knew, but the heartache and pain you left still linger on in this room. This bitter ashes where I sleep is covered in someday I'll leave behind the love you left so long ago. But there's no way I can survive this place where we once called our home. This bit of ashes where I sleep is covered in Robinson, Bed of Ashes, von dessen neuer CD Country Sunshine, eine CD, die anmutet, als käme sie aus den späten 60er Jahren, was die Instrumentierung der Songs angeht, wie gehört, und ja, auch was das Cover angeht. Da steht ein junger Mann mit geschulterter Gitarre, mit ordentlicher Haarfrisur, gezogenem Scheitel, eine junge Dame im Arm, und gemeinsam schauen sie höchstwahrscheinlich in die Sonne. 11 Songs, die alle so instrumentiert sind, wie der eben gehörte. Und die zweite Stimme auf dieser CD, auf Country Sunshine, die singt fast durchweg Kelly Willis. Kelly Willis ist die Frau, die Ehefrau von Bruce Robinson. Und was sollte Kelly Willis denn anderes sein als eben Country-Sängerin? Auch Kelly Willis hat eine neue CD gemacht, die heißt Easy. Und daraus If I Left You, Kelly Willis. You left me something's talking to me. I can hear it when you call. I could feel it when the wind blows, or at any time at all. This broken heart surrounds me. Though I fall in here, I stand. And whenever I get lonely, I just reach out for your hand. And love calls, and I listen. Love calls, and I listen. Yeah, now love is talking to me. It's a simple melody. It's the sound of sweet devotion. A lullaby to set me free. In the night, I wake up crying, holding on so desperately, hoping I may find the answer if I listen carefully. And love calls, and I listen. Love calls, and I listen. Love calls, and I listen. Love calls, and I listen. It's talking to me. It's telling me no lies. For I can feel it when you touch me, and I can see it in your eyes. All the miles of road behind me couldn't hide my destiny. So I keep searching for the chances as I wait here patiently. And love calls, and I listen. Love calls, and I listen. Love calls, and I listen. Love calls, and I listen. James Infield, Love Calls hieß der Song, und ungewöhnlich genug für diese Art von Musik mit einem geblendeten Outro. Somewhere Down the Road heißt die CD von James Infield. Somewhere Down the Road, in seinem Fall mit einem alten Motorrad. Er sieht ein wenig aus wie ein Rockabilly-Star aus den frühen 50ern, dieser James Infield. Zu Alan Jackson. Alan Jackson ist eine, was die Country-Musik angeht, feste Größe. Er hat diverse CDs gemacht, seine Haare sind immer noch blond und er hat immer noch einen Schnurrbart. Und seine neue CD heißt Drive, zu diesem Song gleich. Aber wie alle, fast alle Country-Größen, wie fast alle großen US-amerikanischen oder bekannteren US-amerikanischen Sänger und Sängerinnen überhaupt, hat natürlich auch dieser Alan Jackson gleich nach dem 11. September einen Song aufgenommen. Und in seinem Fall heißt dieser Song Where Were You? Also, wo bist du gewesen? Und auf dieser CD mit dem Titel Drive gibt es auch einen Bonustrack von der Veranstaltung des 35. CMA Awards. Und da ist dieser Song Where Were You live zu hören mit einem großen Orchester und richtig ordentlich orchestriert. Country-Musik ist auch immer rückwärts gerichtet und in dem Fall von Alan Jackson ist das ganz besonders derjenige. Da gibt es etwa einen Song, der heißt Drive, schon erwähnt, for Daddy Gene, also ein Song für seinen Vater, beziehungsweise eigentlich ein Song über sich selbst, über Alan Jackson selbst. Und zwar erinnert er sich daran, wie er zum ersten Mal ein Steuer in den Händen hielt. Nun denkt natürlich jeder, das sei ein Steuer, ein Lenkrad eines Treckers gewesen oder einer Landmaschine oder vielleicht eines Autos. Nein, es war das Lenkrad eines Motorbootes. Und singt er dann weiter, es wäre doch schön, wenn sich seine Kinder auch mal daran erinnern würden, in der Zukunft, wie sie dann einst das Steuer, das Autosteuer ihres Vaters in den Händen gehalten haben. Alan Jackson, also Drive for Daddy Gene. It was painted red, the stripe was white, it was 18 feet from the bow to stern light. Second hand from a dealer in Atlanta, I rode up with Daddy when he went there to get her. Put on a shine, put on a motor, built out of love, made for the water. Ran her for years till her transom got rotten. A piece of my childhood will never be forgotten. It was just an old plywood boat, the 75 Johnson with electric choke. A young boy, two hands on the wheel, I can't replace the way it made me feel. And I would turn her sharp knot, make it whine, he'd say, you can't beat the way an old wood boat rides. Just a little lake across the Alabama line, but I was king of the ocean when Daddy let me drive. Just an old half-ton short bed Ford my uncle bought new in 64. Daddy got it right, cause the engine was smoking. Couple of burnt valves and he had it going. He'd let me drive her, we'd haul off a load down a dirt strip where we'd dump trash off a thick pen road. I'd sit up in the seat and stretch my feet out to the pedals, smiling like a hero that just received his medal. It was just an old hand-me-down Ford with three-speed on the column and a dent in the door. A young boy, two hands on the wheel, I can't replace the way it made me feel. And I would press that clutch and I'd keep it right. He'd say, a little slower, son, you're doing just fine. Just a dirt road with trash on each side, but I was Mario Andretti when Daddy let me drive. I'm grown up now, three daughters of my own. I let them drive my old Jeep across the pasture at our home. Maybe one day they'll reach back in their file and pull out that old memory and think of me and smile and say, it's just an old worn out Jeep, rusty old floorboards, hot on my feet. A young girl, two hands on the wheel, I can't replace the way it made me feel. And he'd say, turn it left and steer it right, straighten up girl, now you're doing just fine. Just a little valley by the river where we'd ride, but I was high on a mountain when Daddy let me drive. Daddy let me drive. Oh, he let me drive. She's just an old plywood boat, with a 75 Johnson with electric choke. Der Song fängt sehr bekannt an und dann wird es doch ein anderer Song. Das liegt schlicht und einfach daran, dass es nicht Harlan Howard's Heartaches by the Number war, von dem es diese schöne Version in Deutsch von Peter Alexander gab in den 60ern. Das hieß dann Ich zähle täglich meine Sorgen. Nein, es war ein Song, den Buck Owens geschrieben hat, dieser Song, den wir gerade hörten. Und der hieß Take Me Back Again von Rice Hillman. Das sind Chris Hillman, ehemals bei den Byrds und den Flying Burrito Brothers, Larry Rice, Herb Peterson, auch kein Unbekannter, und Tony Rice und die dazugehörige CD, die heißt Running Wild. Rice Hillman sind mehr oder weniger eine Bluegrass-Band. Bluegrass ist in den USA momentan relativ en vogue, das heißt, das hat einen ganz speziellen Grund. Zu diesem Grund später erst nochmal einen Song von der Cox Family mit Alison Krauss zusammen von einer CD, die heißt Oh Sister, The Women's Bluegrass Collection. Und der Song, der heißt Will There Be Any Stars? Stars in my crown. Cox Family und Alison Krauss, Will There Be Any Stars, von einem Sampler, das nochmal der Oh Sister, The Women's Bluegrass Collection heißt. Insofern interessant, weil es im Bluegrass früher, und mit früher meine ich die 30er und 40er Jahre, ein ungeschriebenes Gesetz gab, nämlich, dass es eine männliche Musik gab. Zwar unausgesprochen, aber die Bluegrass Bands, die existierten, waren Männerbands, und im Laufe der Zeit, erst relativ spät, in den 70ern und 80ern, hat sich das geändert. Auf diesem Sampler, Oh Sister, The Women's Bluegrass Collection, sind dabei Alison Krauss erwähnt, Lynn Morris, die Stevens Sisters, Rhonda Vincent, Wilma Lee Cooper, Hazel Dickens, Kathy Kellick, Laurie Lewis, Claire Linz und einige weitere, einige davon bekannt hier in der Bundesrepublik, andere so gut wie gar nicht. Und nun dazu, warum diese Musik nicht zu verwechseln mit Hillbilly. Hillbilly ist etwas völlig anderes als Bluegrass. Hillbilly kommt aus den Appalachen, Bluegrass aus Kentucky. Hillbilly ist noch ein wenig schwerer fürs Gemüt, als Bluegrass sein kann. Beides führt aber dazu, dass man nach dem 5. oder 6. Stück sehr, sehr melancholisch wird. Also, warum hat diese Musik im Augenblick eine Renaissance in den USA? Es liegt an einem Film, an diesem Film mit dem Titel Oh Brother, Where Art Thou? Zu diesem Film gab es einen Soundtrack. Auf diesem Soundtrack waren 19 oder 20 Songs, die aus den Originalen zusammengestellt waren oder neu aufgenommen worden sind zu diesem Film damals, der etwa 2 Jahre alt ist. Und dieser Film und dieser Soundtrack, der hat dazu geführt, dass Bluegrass bzw. dann eben doch Hillbilly wiederentdeckt worden sind, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Dixie Chicks eine Bluegrass-CD aufgenommen haben mit dem Titel Home. Wir hören aber einen Song aus diesem Sampler, aus diesem Soundtrack, Oh Brother, Where Art Thou? Ein Song, der auch ein bisschen älter ist, den die Carter Family gesungen und auch komponiert hat. Wir hören ihn in der Version von Norman Blake, You Are My Sunshine. I dreamed I held you in my arms, but when I woke, dear, I was mistaken, and I hung my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know Noch einmal ein wenig Hillbilly-Musik von einer Dreier-CD-Box, die The Best of Bluegrass Tradition heißt. Bluegrass Tradition, obwohl Hillbilly-Musik drauf ist. Und wie gesagt, es gibt da einige Unterschiede. Denn die Hillbillies, das waren die Nachfahren der Siedler, die in relativ ärmlichen Verhältnissen dort in den Appalachen und am Rande der Appalachen gelebt haben, die sich nicht um das, was sonst in den USA passierte, gekümmert haben und ein relativ eigenständiges, zurückgezogenes Leben geführt haben. Eine CD dieses erwähnten Samplers, der heißt Banjo Jamboree, da sind Songs von und mit Eric Weisberg, Mike Seeger, Mason Williams, David Lindley und Roger McGuinn dabei, ebenfalls bei den Birds. Und Roger McGuinn hatte schon immer, auch damals, Interesse an Musik, die sich nicht Folkrock nannte. Der Song, den Roger McGuinn gerade eben gespielt hat, das war die Banjo Cantata. Von dieser Musik aus den Appalachen ist es teilweise nicht weit zur Folkmusik der USA. Einen Folksong hören wir von Tom Paxton und Ann Hills. Tom Paxton, damals Weggefährte Anfang der 60er von, naja, von wem? Unter anderem auch von Bob Dylan in den Kneipen im Greenwich Village in New York City. Under American Skies heißt die neue CD von Tom Paxton, die er zusammen mit Ann Hills aufgenommen hat. Und der Song, den wir hören, der heißt Follow That Road. If you're coming in the summer, you'd be better to split off on 35. There's the Starlight Drive-In movie on your left, just beyond the county line. Right after that, you'll see two silos. One is silver, one is about a quarter mile further, make a left on the Highway 42. Then follow that road. Follow that road. Cornfields as far as you can see. Far as you can see. Follow that road. Back through time, back through distance, back to me. If you're driving by in autumn, you should follow up the river to Bear Lake. That's the time to see the colors, and there's an old covered bridge you'll want to take. Late at night, be careful, just be sure to watch for deer out on the road. And if it's early in the morning, sometimes it gets foggy, take it slow. But follow that road. Follow that road. Sugar maples far as you can see. Far as you can see. Follow that road. Back through time, back through distance, back to me. If you get the notion in December to drop by for just a day, there's that tiny little road that no one knows about. It's safe to go that way. It's up between two fields, so the sunlight melts the ice by afternoon. You'll see two houses by the fields. Someone's always there. If not, they'll be back soon. Just follow that road. Follow that road. Snowdrifts just as far as you can see. Far as you can see. Follow that road back through time, back through distance, back to me. Springtime, how the puddles look like pieces of the sky. Falling down by the roadside to delight any stranger passing by. The softness of the grass on Raven Hill, where we counted stars all night. Must know how much I miss you, and that any way you get here is all right. Just follow that road. Follow that road. Wildflowers just as far as you can see. Far as you can see. Follow that road. Back through time, back through distance, back to me. Just follow that road. Follow that road. Follow that road. Follow that road. Follow that diesem Titel drängt sich dann unweigerlich die Frage auf, gibt es noch Lagerfeuer? Eine Band mit dem Namen Horse Stories und deren CD heißt Traveling Mercies for Troubled Paths. Der Song, der hatte auch einen komischen Titel, der hieß It's Not a Ramble, That's Just the Way She Talks. Bis zu den Nachrichten hören wir noch einen Song dieser Band mit dem Namen Horse Stories. Und nach den Nachrichten hören Sie dann den zweiten Teil. hier im Soundcheck mit Country und Western. Und der zweite Song der Horse Stories, der heißt In Her Time. One, two, three.